Der Großdeutsche Rundfunk überträgt auf alle deutschen Sender eine Großkundgebung der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei am Erntedanktag des deutschen Volkes mit einer Rede des Reichsmarschalls Hermann Göring. Der Übertragung sind angeschlossen die Sendergruppe Böhmen-Mähren, die Sender des Generalgouvernements Krakau, Warschau und Lemberg, die Sender von Norwegen, Holland, Belgien und Radio Paris mit den Sendern des besetzten französischen Gebietes. Die Wehrmachtsendergruppe Südost mit den Sendern Belgrad, Athen, Saloniki und dem Kurzwellensender Athen auf Welle 42,3 Meter. Die Sendergruppe Ostland mit dem Hauptsender Riga und den Sendern Mordon, Goldingen und Libau. Der Landessender Kauen mit dem Sender Vilna. Der Landessender Reval mit Dorpat. Der Landessender Minsk mit Baranovici. Die Sendergruppe Ukraine und sämtliche Wehrmachtsender der besetzten Ostgebiete. Die Sendung wird weiter übernommen von Italien, Ungarn, Slowakei, Bulgarien und Kroatien. Der deutsche Kurzwellensender überträgt die Rede über Richtstrahler nach Nord-, Mittel- und Südamerika, Kanada, Australien, Süd- und Ostasien und Afrika. Anschließend an die Übertragung sowie im Laufe des Tages und der Nacht gehen Zusammenfassungen der Rede des Reichsmarschalls in allen Sprachen zu den üblichen Zeiten über den deutschen Kurzwellensender mit Richtstrahlern in alle Teile der Welt. Die deutschen Europasender Bremen, Friesland, Calais, Alpen, Donau und Weichsel bringen ebenfalls im Anschluss an die Übertragung Zusammenfassungen der Rede des Reichsmarschalls in allen europäischen Sprachen zu den planmäßigen Zeiten. Wieder wie vor wenigen Tagen, als der Führer sprach, ist der Sportpalast zu Berlin mit vielen, vielen Tausenden von deutschen Volksgenossen gefüllt. Am Erntedanktag im Kriegsjahr 1942, heute zur Mittagsstunde, sollen hier die Männer geehrt werden, die sich im Kampf um Deutschlands Nahrungsfreiheit